Die sechste nationale Ausstellung der Kurzwaren von 206 Arten wurde am 25. Juli in der Ausstellung für Volkskonsumgüter beim Ministerium für Lebensmittel- und Gebrauchsgüterindustrie eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Mitarbeiter, Techniker und Produzenten mit ihren Waren. Zur Schau gestellt sind mehr als 3000 Konsumgüter von rund 350 Arten, die von Betrieben für Kurzwaren und Bedarfsartikel bei Ministerien und zentralen Institutionen und der Verwaltungen für örtliche Industrie in allen Bezirken hergestellt wurden.